And once again, we are back talking about fruit and root. Und wir sind schon wieder da und reden über die Wurzel und die Frucht. Whatever fruit you have in your life is a mirror of your root. Also erinnere dich, welche Frucht auch immer du in deinem Leben hast, sie ist ein Spiegel deiner Wurzel. Talk about five roots that will cause five fruits. Wir werden jetzt über fünf Wurzeln sprechen, die fünf Früchte hervorbringen. That are not pretty fruits. Aber das sind keine schönen Früchte. But a lot of people actually have them. Doch viele Menschen haben diese Früchte. And then I'm actually going to talk about five amazing roots. Und danach werden wir über fünf wunderbare Wurzeln reden. That will have five amazing fruit as a result. Die fünf wunderbare Früchte als Resultat hervorbringen. But first let's talk a little bit about what it means, root. Aber lass uns zuerst einmal über die Bedeutung der Wurzel reden. See, a tree gets all of its nutrients, everything it needs to grow great fruit through the root. Ein Baum bekommt seine ganze Nahrung, um Früchte hervorzubringen, über die Wurzel. So that means the tree puts its root right there where the nutrients are. Das bedeutet, dass der Baum seine Wurzel genau dorthin platziert, wo die Nährstoffe sind. This actually talks about complete surrender. Das weist somit auf komplette Hingabe hin. Trust. Und Vertrauen. So the tree with its root surrenders to the soil. Also der Baum mit seinen Wurzeln gibt sich dem Boden hin. He puts his roots into the place where it gets the life from. Er streckt seine Wurzeln dahinaus, wo er sein Leben herbekommt. So when I talk about this in a spiritual sense. Also wenn ich das im geistlichen Sinne betrachte. Wow. And about your life. Und es für dein Leben anwende. What do you trust in? Dann stellt sich folgende Frage: Worauf vertraust du? Surrender to. Wo gibst du dich hin? Where do you put your focus in, where you get your energy from? Worauf fokussierst du dich? Woher bekommst du deine Energie? That's when we talk about roots. Das finden wir aus den Wurzeln heraus. Where is your trust? Where is your focus? Where is your surrender? Also wo ist dein Vertrauen, dein Fokus, deine Hingabe? So if you learn this simple secret, wenn du dieses einfache Geheimnis begreifst, will be the result. Wird die Frucht fruit will be effortless. Mühelos und ungezwungen als Resultat hervorkommen. Can you imagine? Kannst du dir vorstellen, single night, dass jede einzelne Nacht the trees in the garden, they talk to each other. Die Bäume im Garten miteinander reden? One says to the other, my master is going to be so happy with me. Einer sagte zum anderen, mein Herr wird so glücklich über mich sein. Look at the amazing fruit that I brought for him. Schau dir diese wunderbaren Früchte an, die ich ihm gebe. Day long I worked so hard. Ich habe den ganzen Tag so hart gearbeitet. All day long I racked my brain how to be more fruitful. Den ganzen Tag habe ich mir den Kopf zermartert, wie ich noch mehr Frucht bringen kann. Everything I possibly could do to make sure I have fruit for my master. Ich habe alles mir Mögliche getan, um Frucht für meinen Herrn hervorzubringen. A ridiculously stupid conversation. Das wäre eine wirklich lächerliche und dumme Unterhaltung. Also was geschieht? The tree simply has the roots in the right place and the fruit grows naturally. It's a natural outcome. Der Baum hat einfach die Wurzeln am richtigen Ort und die Früchte wachsen ganz natürlich. God does not want Christian life to be stressful. Never. Gott möchte nicht, dass das christliche Leben stressig ist. Niemals. The Bible says that there is a rest for the people of God. Die Bibel sagt sogar, dass es eine Ruhe für das Volk Gottes gibt. Jesus sagt 28, I believe it is. In Matthäus 11, 28. Come unto me, everybody who is weary and heavy laden, I will give you rest. Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Said, I believe it is in John 7. Und Jesus sagt in Johannes 7, 38. That out of your innermost being will flow rivers of living water. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leib werden Ströme lebendiges Wasser fließen. Ich habe dir gerade drei Schriften gegeben, die zeigen, dass das Leben eines Christen ein Leben in der Ruhe ist und nicht Christian life, life flows out of us naturally. Im christlichen Leben fließt das ganze Leben ganz natürlich aus. Die Menschen, die so hart daran arbeiten, viel Frucht zu tragen, haben überhaupt keine Ahnung, was christliches Leben bedeutet. In your heart. Ich möchte wirklich, dass du das in deinem Herzen erfassen Fruit kannst. Of your life is a result of your roots and not of your effort. Die Frucht in deinem Leben ist ein Ergebnis deiner Wurzeln und nicht deiner Bemühungen. A result of where you've learned to put your roots deep. Es ist ein Ergebnis dessen, wohin du deine Wurzeln vertiefst. Inside of me there is, I don't know how to express it. In mir drin, ich weiß nicht genau, wie ich das ausdrücken soll. It's not a hatred, because I don't hate, only the devil. Es ist kein Hass, weil ich nicht hasse, außer den Teufel. Und vielleicht Religion. But inside of me is this revolt. Aber in mir drin ist eine Art von Rebellion gegen dieses religiöse Leben. And I think it's motivated by deep love for the people. Und ich glaube, dass sie durch die tiefe Liebe zu den Menschen motiviert ist. Wonderful, kind, amazing people destroyed by religion. Denn ich sehe wunderbare, liebe, geniale Menschen, die durch Religion zerstört wurden. By putting so much effort into being good Christians. Weil sie so viel Mühe aufgewendet haben, um gute Christen See, zu this sein. Kind of life makes no sense. Diese Art vom Leben macht aber keinen Sinn. One of the main differences of the old and the new covenant. Schaue auf den Unterschied zwischen dem alten und neuen Bund. Hauptunterschied. You became a good holy Christian by sanctifying yourself. Im alten Bund wurdest du ein guter heiliger Christ, indem du dich selbst von den Sünden gereinigt und geweiht hast. By surrendering to the sanctification of your heart through Christ. Aber im neuen Bund wirst du ein guter heiliger Christ durch Hingabe an die Heiligung deines Herzens durch Christus. I'm not talking about you become a holy Christian as far as the status of holiness, but actually the holy work. Ich rede nicht vom Status heilig, aber von den heiligen Werken. They flow naturally as we learn to live die fließen right. Ganz natürlich, sobald wir lernen, richtig zu leben. So, my heart desires that people come to the freedom of mein Herz wünscht sich, dass die Menschen zum Frieden Christi finden. Tomorrow we talk about the first morgen reden wir über die erste der Wurzeln. See you. Bis morgen.